Schauspiel, alles was du sagtest war nie echt. Aber das Lächeln in deinem Gesicht stand dir so perfekt. Deine Stimme, meine Droge, ich kam nicht mehr davon weg. Doch wie ist so etwas so Schönes, so ein widerlicher Mensch. Die Lippen rot und voll, so dass man schmilzt, wenn sie flüstern. So wunderschön und falsch ist nur des Teufels kleine Schwester. Hast mein Panzer geknackt, auch wenn der Schlüssel dafür weg war. Mein Herz kurz berührt, aber seitdem wird es nur kälter. Bricht jeden Tag ein bisschen mehr, mein Inneres bleibt leer, denn du hast Schatten hingebracht, wo es früher einmal hell war. Bleib einfach weg, so weit wie möglich von mir, weil ich friere, wenn deine Blicke mich berühren. Eiskalt. Touch me with your cold hand, cold hand. When you put your dirty eyes on me. Touch me with your cold hand, cold hand. When you put your dirty eyes on me. Touch me with your cold hand. I don't like it when you put your dirty eyes on me. Touch me with your cold hand, cold hand. Put your dirty eyes on me. Warum war ich nur so blind, geblendet von deinem Licht? Ich konnte nicht erkennen, was dahinter wirklich ist. Wer du bist, dunkler Schatten, das unendliche Nichts. Und alles versteckt unter deinem vollkommenen Gesicht. So gefühlstot, keine echte Liebe, die du gibst. Deine Umarmung ist der Winter und dein Atem kalter Wind. Wo du warst, ist alles Eis und wo du bist, verwelkt das Leben. Bei Gott kein Engel, aber weinst du, gibt es Regen. Ich werde dich vergessen, auch wenn wir uns begegnen. Du warst nur ein böser Traum, der wieder verschwindet, so wie Nebel. Also bleib einfach weg, so weit wie möglich von mir, weil ich friere, wenn deine Blicke mich berühren. Eiskalt. Touch me with your cold hand, cold hand. When you put your dirty eyes on me. Touch me with your cold hand, cold hand. Put your dirty eyes on me. Touch me with your cold hand. I don't like it when you put your dirty eyes on me. Touch me with your cold hand, cold hand. Put your dirty eyes on me. Tot geredet. Und jedes Wort von dir ist falsch. Denn wo die Sonne nicht mehr scheint, regiert das Eis weit und breit. Die Königin der Lügen, die Fassade so schön weiß. Aber wenn die Maske fällt, bist du allein, ganz allein. Touch me with your cold hand, cold hand. When you put your dirty eyes on me. Touch me with your cold hand, cold hand. Put your dirty eyes on me. Touch me with your cold hand. When you put your dirty eyes on me. Touch me with your cold.